Set bei 69. Ah. Shoutout Co-Head. Ja. Denn ich will kein Allmann sein. Nicht in diesem Land, nicht in diesem Land, nicht in diesem, ich will kein Allmann sein. Nicht in diesem Land, nicht in diesem Land, bitte gib mir deine Hand, kein Allmann sein. Nicht in diesem Land, nicht in diesem Land, nicht in diesem, ey, ich will kein Allmann sein. Nicht in diesem Land, nicht in diesem Land, nicht in diesem, ey, ich will kein Allmann sein. Ich wollte kein Kartoffelpüree, niemals. Ich wollte kein Rotkrautsalat, auch nicht. Aber jetzt ist es zu spät, zu spät. Und ich habe keinen Spaß, kein Allmann sein. Ich wollte kein Allmann sein. Was soll es sein? Was soll ich machen? Wie komm ich da raus? Kann mir jemand helfen? Oder eher schwierig? Oder anstrengend? Ey, ich will kein Allmann sein. Ich will Swag haben, kein Allmann sein. Ich will kein Pegida in meinem Land. Ich schäme mich für euch, ihr seid Toys. Ich baue einen Joint, denn ich will kein Allmann sein. Nicht in diesem Land, nicht in diesem Land, nicht in diesem, ich will kein Allmann sein. Nicht in diesem Land, nicht in diesem Land, bitte gib mir deine Hand, kein Allmann sein. Nicht in diesem Land, nicht in diesem Land, nicht in diesem, ich will kein Allmann sein. Nicht in diesem Land, nicht in diesem Land, nicht in diesem, ey, ich will kein Allmann sein. Helf mir hier raus, ey, helf mir hier raus. Versuch ganz schnell da rauszukommen. Versuch ganz schnell da rauszukommen. Versuch ganz schnell herauszukommen. Sie stecken uns alle in einen Topf. Sie stecken uns in einen Topf und dann zu.